Das Geheimnis der Macht. Damit in einem Haus oder einem Königreich Ordnung herrscht, müssen die Leute die Regeln von alleine befolgen. Ohne Belohnungen oder Bestrafungen. Nur, warum sollten sie das tun? Ganz einfach, weil sie an die Regeln glauben. Das ist das Geheimnis jeder stabilen Ordnung. Die Menschen halten sich an die Regeln, weil sie glauben, dass sie einen Sinn haben. Aber wie schafft man es, dass die Menschen hinter den Regeln stehen? Wie bekommt man es hin, dass selbst arme Leute, Sklaven und Unberührbare an die Regeln glauben, obwohl sie ihr Leben doch so elend machen? Man schafft es, indem man ihnen eine Geschichte erzählt. Was können Geschichten schon groß bewirken, fragst du dich jetzt vielleicht. Du wirst staunen. Das Geschichtenerzählen ist das mächtigste Werkzeug, das wir Menschen besitzen. Es ist unsere geheime Superkraft. Wenn es einem Geschichtenerzähler gelingt, seine Zuhörer zum Befolgen der Regeln zu bringen, dann ist er erfolgreicher als 100 Soldaten. Schon lange vor dem Aufstieg Ägyptens zu einem mächtigen Pharaonenreich arbeiteten die Menschen mit Geschichten. Ja, das taten sie sogar schon vor der landwirtschaftlichen Revolution, vor Zehntausenden von Jahren. Sie erzählten sich Geschichten, um verschiedene Gruppen von Jägern und Sammlern zu einem Stamm zu vereinen und Regeln aufzustellen, die jedes Stammesmitglied befolgen musste. Geschichten haben die Menschen stark und mächtig gemacht. So mächtig, dass sie sich über die Tierwelt erheben konnten. Löwen und Wölfe können zwar auch zusammenarbeiten, aber nur in ganz kleinen Gruppen. Du könntest niemals 1000 Löwen dazu bringen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Denn Löwen können sich keine Geschichten erzählen. Wenn eine Geschichte jedoch 1000 Menschen davon überzeugte, dass es sinnvoll war, einen Stamm zu gründen, dann war dieser Stamm sehr viel mächtiger als jedes Löwen- oder Wolfsrudel. Ein Menschenstamm, der durch eine gute Geschichte zusammengehalten wurde, war absolut unschlagbar. Nach der landwirtschaftlichen Revolution erzählten Priester und Häuptlinge ihren Leuten Geschichten, um sie dazu zu bringen, hart zu arbeiten, Tempel zu bauen und Nachtwache zu schieben. Als Dörfer zu Städten und Stämme zu Königreichen anwuchsen, wurden auch die Geschichten größer. Kleine Stämme kamen noch mit kleinen Geschichten aus, aber um ein großes Königreich zu erschaffen, brauchtest du eine große Geschichte. Dabei hatte jedes Königreich seine eigene Geschichte, und diese Geschichte bildete die Grundlage für alle Regeln und Vorschriften. Wenn die Leute an die Geschichte glaubten, glaubten sie auch an den Sinn der Regeln. Dann befolgten sie sie, selbst wenn es ihnen Armut und Elend brachte. Und kein Soldat musste aufpassen und Strafen verhängen.